Wien 2, Franz Hochedlinger Gasse 4, Wohnung von Blime Schächter. Meine Großtante Blime Schächter wurde 1879 in Kolomea, Galizien, geboren, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte und heute zur Ukraine. In jungen Jahren verwitwet, kam sie 1916 mit ihrem Bruder, meinem Großvater, und seiner Frau nach Wien. Sie wohnte bei ihnen, und da sie keine eigene Familie hatte, widmete sie sich der Familie ihres Bruders. Ich war das erste Enkelkind, und sie verbrachte viel Zeit mit mir. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, wie sie mir ein jiddisches Schlaflied gesungen hat. Schluf schein, Mädele, mach schein zieh die kleine Eigelach. Schlafe, schlafe, kleines Mädchen, schließ die kleinen Äugelein. Die Familie wohnte in Wien 2, Franz Hochedlinger Gasse 4. Nach der Kristallnacht zerstreute sich unsere Familie, meine Großeltern nach Palästina und wir anderen nach England. Aber Tante Blime ging nach Polen. Wir haben nie mehr von ihr gehört. Ich war erst 4 Jahre alt und konnte nicht verstehen, wo sie war. Jetzt bin ich das einzige Familienmitglied, das sich noch an sie erinnert. Alle haben ihr Grab. Meine Urgroßeltern sind auf dem Zentralfriedhof begraben, wie auch 2 Onkel und eine Großtante. Meine Großeltern liegen in Israel und meine Eltern, Onkel und Tanten in England. Nur Blime hat kein Grab. Darum wollte ich diesen Stolperstein, um zu zeigen, dass sie einmal gelebt hat. Thea Wallmann.